Plenk ist schon der zweite Abgeordnete, der die AfD-Fraktion verlässt. Die Vorgänge in der letzten Woche hätten ihm die Augen geöffnet. Ich habe es satt, die bürgerliche Fassade einer im Kern fremdenfeindlichen und extremistischen Partei zu sein, wird Plenk im Spiegel zitiert. Katrin Ebner-Steiner, AfD-Fraktionschefin im Bayerischen Landtag, ist nach eigenen Angaben wenig überrascht vom angekündigten Rückzug ihres Co-Vorsitzenden Markus Plenk. Reisende soll man nicht aufhalten, erklärte Ebner-Steiner am Nachmittag in einer Pressemitteilung. Allerdings gäbe es von Plenk bisher weder ein Austrittsschreiben an die Fraktion, noch sei er bisher telefonisch erreichbar gewesen. Der bayerische AfD-Vorsitzende Martin Sichert forderte, Plenk solle nun auch sein Mandat zurückgeben. Das sei im Falle eines Austritts die logische Konsequenz, sagte er dem Bayerischen Rundfunk. Wenn Plenk das Landtagsmandat, das er der AfD und seinen Wählern verdanke, nicht zurückgebe, sondern zur CSU mitnehme, dann spreche das für sich, so Fraktionschefin Ebner-Steiner in ihrer Pressemitteilung. CSU-Generalsekretär Markus Blume wollte sich am Freitag auf BR-Anfrage nicht zu dem Vorgang äußern.